D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Dass ein Teenager vermutlich in das private E-Mail-Konto von CIA-Direktor John Brennan eingedrungen ist, das habt ihr vielleicht schon in der Sektion Vermischtes gelesen, in eurer Tageszeitung, die ihr täglich konsumiert, die bei euch immer schön vor der Treppenstufe liegt. Aber wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man das eigentlich macht, so einen CIA-Direktor hacken, dann legt schon mal was zum Mitschreiben bereit, denn der Schüler, der mutmaßlich hinter diesem etwas peinlichen Hack steckt, der gibt gerade ein Interview nach dem anderen. Martina Schulte hat sich es ein bisschen genau angeguckt und man kann tatsächlich viel Erstaunliches erfahren. Ganz kurz vorher nochmal, wie sicher ist denn überhaupt, dass die Story stimmt? Also wir wissen derzeit nur, was der oder die Hacker in Interviews mit Medien selber enthüllt haben. Demnach ist der Haupttäter, so hat er Motherboard erzählt, ein 15-jähriger italienischstämmiger Aktivist mit dem Vorbild Julian Assange. Seit der Hack bekannt ist, hat er wirklich immer so seine 5 Minutes of Fame, denn nach eigenen Angaben musste er gestern sogar die Schule schwänzen, um all die Interviewanfragen bewältigen zu können. Er hat dann, hat er CNN erzählt, seinen Eltern einfach erzählt, er sei krank und ist dann halt irgendwie zu Hause geblieben und hat irgendwie ein Network nach dem anderen sozusagen abgehandelt. Und unser Mini-Hacker, der sich Cube nennt, hat, sagt er, zusammen mit 5 Kumpeln so eine Art Hacker-Kollektiv namens Crackass with Attitude gegründet, also Hacker mit Haltung. Und 2 der Jungs kennen sich aus der Schule, die anderen Mitglieder von Crackass with Attitude haben sie in irgendwelchen Foren, Internetforen kennengelernt. Und gegenüber CNN haben sie gesagt, sie seien alle Stoner und sie seien every day, all day irgendwie am Gras rauchen. Und dann hieß es eines Tages, hey Dudes, mir ist langweilig, lass uns doch einfach mal den CIA-Direktor hacken. Ja, also wenn das zutrifft, was die sagen, dann war das so ähnlich, wobei die auch einen politischen Hintergrund hatten. Dem Pay-TV-Sender Sky sagte einer der Jungs, wir wollen, dass Palästina frei ist und wir wollen, dass sie aufhören, unschuldige Menschen zu töten. Andererseits sei es ihnen ganz klar auch darum gegangen, die Regierung vorzuführen. Die Idee war, sagten sie CNN, irgendwelche hohen Tiere zu hacken, in der Hoffnung, dass denen das dann unendlich peinlich ist. Und es hat ja gut geklappt, denn Crackass with Attitude ist es tatsächlich gelungen, eben an die private Mailadresse von CIA-Direktor John Brennan ranzukommen. Und sie haben auch noch einen zweiten Account gehackt, und zwar vom Chef des Department of Homeland Security, Jay Johnson. Dabei haben sie jedes Mal sensible Informationen geleakt, die der CIA-Direktor leichtsinnigerweise an seinen privaten Mail-Account geschickt hatte. Darunter auch seine komplette Kontaktliste und sein 47-seitiger Antrag für eine Sicherheitsüberprüfung für den Zugang zu streng geheimen Dokumenten. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Fakten. Für mich ist es tatsächlich schon viel, viel zu spät. Ich habe es tatsächlich heute Morgen geschafft, 3-mal meine Geheimzahl falsch in Bankautomaten einzutippen. Aber du hast gesagt, wir sollen was zum Mitschreiben bereitlegen. Wie haben die das gemacht? Also erstmal musst du einen durchziehen, Till, weil sie sagen, sie haben bei der Aktion, seien sie wirklich total stoned gewesen. Dann haben sie, um die Leistung zu machen, um die oder Leistung, aber auch die Idee zu kommen, es überhaupt zu tun. Wahrscheinlich beides. Jedenfalls haben sie der Wired erzählt, sie haben sich erstmal Zugang zum privaten Verizon-Account von John Brennan verschafft. Dazu haben sie sich eine gefakte Mitarbeiterkennung von Verizon besorgt. Die haben immer so einen Code und das haben die sich irgendwie selber gebastelt. Und dann haben sie halt Verizon angerufen und haben gesagt, sie seien das Live-Chat-Department und sie hätten gerade Probleme mit einem Customer-Lookup-Tool. Sie sagten, sie seien mit so einem Kunden für so ein sogenanntes Callback verabredet, aber sie kämen gerade blöderweise nicht in die Datenbank rein, weil ihre Tools down seien. Und der hilfsbereite Verizon-Angestellte, in dessen Haut man echt nicht stecken will, der hat denen dann nicht nur die Account-Nummer gegeben und Brennans PIN-Nummer, auch seine Backup-Telefonnummer, die letzten 4 Ziffern seiner Kreditkarte und seine private AOL-Adresse. Also einfach mal alles. So, und wenn wir jetzt mal festhalten, was das eigentlich Schockierende an der ganzen Nachricht ist, John Brennan verfügt tatsächlich als Direktor der CIA über eine AOL-Adresse. Ja, was im Netz auch wirklich für die allergrößte Belustigung sorgt. Also Chris Pierce twittert hier, I don't know what's worse, the CIA director using AOL or someone actually being proud of hacking it. Und die Hacker-Jungs, die haben halt dem Motherboard von Vice gesagt, ein 5-Jähriger hätte diesen Hack wirklich machen können mit den Daten von Verizon. Sei es unfassbar einfach gewesen, auch den AOL-Account zu hacken. Und Cube sagte auch, dass er auch Brennans Sozialversicherungsnummer seit längerem schon kennt. kenne. Und jetzt kommt was total Skurriles. Er habe den CIA-Direktor auch mehrmals angerufen und ihm seine Sozialversicherungsnummer vorgelesen. Der CIA-Direktor hätte daraufhin immer nur kurz gezögert und dann aufgelegt. Und einmal habe ich ihn auch gefragt, was er wolle. Und dann habe er geschätzt, $2 Millionen. Das ist eine unfassbare Geschichte. Ja, und er sagt halt im Interview mit der New York Post, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir all das mit dem CIA-Chef gemacht haben. Er sagt hier, das Problem mit diesen Older Generation Guys sei, dass sie keine Ahnung von Cybersecurity hätten und das sei, wie man jetzt sehen könne, problematisch. Das FBI ermittelt jedenfalls jetzt in dem Fall und versucht, die Jungs zu finden, aber die haben schon längst ein neues Ziel. Als nächstes wollen sie den stellvertretenden Verteidigungsminister Robert Work hacken, aber über kurz oder lang, sagt Cube, rechnet er damit, dass er demnächst wohl mit Edward Snowden in Russland chillen werde, weil er sonst in den USA von der Regierung verfolgt und gefoltert würde. Eine unfassbare Geschichte. Finde ich auch. 5 Jungs, ein Kollektiv, hackt sich durch die ganze Weltgeschichte. Den CIA-Direktor haben sie schon. Als nächstes wollen sie den US-Verteidigungsminister, den stellvertretenden Robert Work, hacken. Danke für die Infos, Martina Schulte. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?